Dieser erhitzte Ordensmann hatte, wie wir schon früher sahen, die ausgebreitetste Korrespondenz mit den Jesuiten, besonders von Frankreich und Italien, die ihm die empörendsten Lügen über den Hergang in der Jesuitenfrage zusandten, die er alsdann mit seiner ausschweifenden Fantasie nur noch mehr ausmalte und sie alsdann in den erwähnten Blättern der Öffentlichkeit überlieferte. Alle Bemühungen des so edlen und der Gesellschaft sonst so ergebenen Monsignor Caprara, apostolischen Nuntius in Köln, waren vergebens, um den Feller zur Besonnenheit zu bringen. Schon am 22. Juli berichtete dieser Prälat dem Kardinalstaatssekretär aus Köln in geheimen Ziffern die unanständige und ungerechte Weise, in der der Zeitungsschreiber von Köln, der Jesuit Feller, von der Beschlussnahme seiner Heiligkeit in Betreff der Jesuiten spricht und so weiter. Siehe Theiner am angegebenen Ort, Band 2, Seite 391. Theiner spricht auf Seite 392 teils mehrere von Feller in der Zeitung von Köln, heutige Kölnische Zeitung, veröffentlichte Artikel vom 10., 24. September und 4. Oktober 1773 mit, die allerdings an Bosheit gegen den Papst nichts zu wünschen übrig lassen. Der Jesuit wird aus Wut über Rom sogar zum Gallikaner, indem er die Entscheidung eines Konzils gegen den Papst anruft. Der Nuntio Caprara protestierte feierlich beim Magistrate von Köln gegen die empörenden Artikel und die Redaktion der Zeitung von Köln veröffentlichte am 22. Oktober 1773 eine Abbitte, weil die Artikel einen skandalösen Eindruck gemacht hätten. Der Skandal war in der Tat so stark, dass auch der Nuntius von Wien, Kardinal Bisconti, sich am 24. Oktober 1773 über die Bosheit und Unverschämtheit dieses Korrespondenten, den er ausdrücklich als ehemaligen Jesuiten bezeichnet, beim Reichskanzler Fürsten Colloredo in bitteren Worten beschwerte und forderte, dass dem aufrührerischen Zeitungsschreiber Stillschweigen auferlegt werde. Theiner am angegebenen Ort, Band 2, Seite 395 und folgende. Feller begnügte sich aber nicht mit Schmähartikeln gegen das Papsttum, er fälschte auch Briefe, die lange Zeit hindurch eine wichtige Rolle im Verteidigungssysteme der Jesuiten gegen das Aufhebungsbreve gespielt haben und auf die sich noch mit Emphase Crétineau Joly zur Herabsetzung Clemens des 14. beruft. Nach dem Tode Clemens des 14. wurden nämlich zwei Schreiben der Erzbischöfe von Paris und Arles an den Papst von Deutschland aus mit dem Druckorte Amsterdam in Umlauf gesetzt, worin diese sehr geachteten Prälaten unter Lobeshäufung auf den Jesuitenorden scharf Stellung nehmen gegen das Breve, ja den in ihm enthaltenen Befehlen in fast schismatischer Weise den Gehorsam verweigern. Theiner weist die Unechtheit der Briefe schlagend nach und macht es sehr wahrscheinlich, dass der Jesuit Feller in Verbindung mit dem italienischen Jesuiten Bolgeni Urheber der Fälschung ist. Eben erwähnte ich, dass aus Wut über die Aufhebung seines Ordens der Jesuit Feller echt gallikanische Ansichten über das Papsttum aufstellte. Seinem Beispiele folgten in corpore die Jesuiten in Heidelberg, die wie vor, so nach der Aufhebung Herren der Universität blieben. Am 29. August 1774 ließen sie bei einem akademischen Festakte Thesen aufstellen und verteidigen, die an Kühnheit fast alles übertreffen, was je Simon Riecher, die feurigsten Gallikaner Febronius und die künftigen Josephiner gegen die Autorität der Kirche, des Papstes und des Episkopates gelehrt haben. Siehe Theiner am angegebenen Ort, Band 2, Seite 490. Der Nuntius in Köln, Caprara, berichtete über die skandalösen Thesen nach Rom und verlangte die Bestrafung der rebellischen Ex-Jesuiten, besonders des Jesuiten Ignaz Hartung, der dem akademischen Akte präsidiert hatte. Siehe Theiner am angegebenen Ort, Band 2, Seite 492. Sehr energisch schritt die gewiss nicht jesuitenfeindliche Kaiserin Maria Theresia gegen die Herabsetzung des Papsttums durch die Ex-Jesuiten ein. Die zwei giftigsten Schmähschriften, die von Jesuiten in Ungarn verbreitet wurden, ließ sie öffentlich verbrennen. Theiner am angegebenen Ort, Band 2, Seite 492. In Schlesien glaubten die Ex-Jesuiten, vielleicht im Vertrauen auf das Verhalten Friedrichs des Großen alles wagen zu dürfen. Sie gebärdeten sich, als existiere ein Aufhebungsbriefe überhaupt nicht. Der Koadjutor des Breslauer Bischofs, der sich ihren Anmaßungen widersetzte, hatte so schwere Anfeindungen durch sie zu erdulden, dass Clemens XIV. Selbst sich genötigt sah, einzugreifen. Er ließ ihm durch den Kardinal Corsini am 15. Januar 1774 seine Entrüstung über das Verhalten der Jesuiten, dieser Söhne des Misstrauens, ausdrücken und ihn auffordern, den skandalösen jesuitischen Versuchen, sich mit Kraft zu widersetzen. Zugleich schrieb Clemens XIV. An den Erzbischof von Prag, damit er die zu seinem Sprengel gehörige Glatzer Jesuiten zum Gehorsame zwänge. Welche Formen der Widerstand der schlesischen Jesuiten und der Jesuiten überhaupt angenommen hatte, zeigen zwei Schreiben des Kardinals Bernis an den Herzog von Aiguillon vom 5. Januar und vom 9. Februar 1774.